Kapitel 23. Ein mahnendes Wort. Ist der Glaube an Gottes übernatürliche Versorgung eine Einladung zur Faulheit? Die Antwort auf die Frage liegt auf der Hand: Nein, das ist keine Einladung zur Faulheit. Die Bibel warnt uns ganz klar vor Faulheit. Kein Christ sollte jemals faul sein. Ich bin total überzeugt davon, dass die Christen aufgrund ihrer Integrität, Ehrlichkeit und wegen ihres außergewöhnlich starken Arbeitseinsatzes die allerbesten Angestellten sein sollten. Gott will dich zuerst einmal segnen und dir Gutes erweisen, indem er das Werk deiner Hände segnet. In 5. Mose 16,15 heißt es: 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag und in jedem Werk deiner Hände, darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Hier zeigt der Herr uns, wie er uns segnen will. Er will uns segnen und uns Gelingen schenken auf unserer Arbeitsstelle oder in unserem Unternehmen. Auf der anderen Seite, wenn du nicht arbeitest, wie soll Gott dann das Werk deiner Hände segnen? Ich habe das Wort aus 5. Mose 8 nicht erwähnt, damit du jetzt eine Entschuldigung hast, warum du nicht mehr arbeiten brauchst, sondern damit du Gott nicht mehr beschränkst und an seine übernatürliche Versorgung glauben kannst. In 5. Mose 28, 4-5 heißt es: Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Als Gott zu ihnen sprach und ihnen diese Verheißung gab, verstanden sie, dass das bedeutete, Gott würde das Werk ihrer Hände segnen, sie waren Bauern und Hirten. Der Zuwachs ihrer Herden und die Frucht ihrer Felder beschreibt das Werk ihrer Hände. Gott möchte, dass alle seine Kinder durch ihre Arbeit gesegnet werden. Es hängt davon ab, was wir glauben. Viele Christen glauben, dass es von ihren eigenen Fähigkeiten abhängt, ob sie erfolgreich sind. Dem ist aber nicht so. Unser Erfolg ist abhängig davon, ob wir der Verheißung Gottes glauben, uns zu segnen und Gutes zu tun. Jahrzehntelang habe ich diese Verheißung geglaubt und ausgesprochen. Was auch immer meine Hände an Arbeit vorfanden, egal ob es darum ging, zu lernen, zu predigen, Gemeinden zu gründen oder in verschiedenen weltlichen Firmen zu arbeiten, ich habe nie auf meine eigenen Fähigkeiten vertraut, sondern mich immer total auf die Verheißung Gottes verlassen, das Werk meiner Hände zu segnen. Lieber Leser, ich bete, dass dein Glaube an die übernatürliche Versorgung Gottes und seinen Segen auf dem Werk deiner Hände in deinem Herzen wächst, während du diese Seiten liest. Gott wird dir neue Türen öffnen, dir neue Aufstiegsmöglichkeiten verschaffen und dein Geschäft gedeihen lassen, wenn du lernst, ihm dafür zu vertrauen und nicht mehr auf deine eigenen Fähigkeiten, Stärken und Anstrengungen zu setzen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen das folgende Gebet des Glaubens zu sprechen. Mein lieber Vater im Himmel, ich habe durch die Bibel klar erkannt, dass es dein Wunsch ist, mich im Materiellen zu segnen und mir Gutes zu tun. Ich mache mein Herz weit auf, diese übernatürliche Versorgung zu empfangen. Ich tue Buße über meinen Unglauben und dass ich auf meine eigene Kraft, Anstrengung und Fähigkeiten vertraut habe. Ich glaube einfach deiner Verheißung und erwarte, dass die übernatürliche Versorgung auf dem Weg zu mir unterwegs ist. Ich erwarte eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung und den Segen auf dem Werk meiner Hände, einfach nur deshalb, weil du es mir verheißen hast. Ich werde nicht länger auf meine eigenen Anstrengungen vertrauen, für Reichtum und Wohlstand zu sorgen. Ich erwarte, dass es sich durch das Wort deines Mundes erfüllt. Ich glaube und bekenne, dass ich gesegnet bin. In dieser Wahrheit werde ich ruhen und dir täglich dafür danken. Ich werde nicht auf meine Umstände schauen, sondern stattdessen auf die Verheißung deines Wortes. Amen. Ich möchte gerne über dir, lieber Leser, ein prophetisches Gebet und eine Proklamation des Glaubens sprechen. Durch die Autorität Jesu Christi und durch die Kraft und Salbung des Heiligen Geistes, prophezeie und erkläre ich, dass die Fenster des Himmels über jedem Leser dieses Buches geöffnet sind. Ich erkläre, dass übernatürliche Versorgung zu dir kommt und setze sie frei. Ich setze Beförderungen frei. Ich befehle den Unternehmen zu gedeihen. Ich ordne an, dass sich Türen für neue Arbeitsstellen öffnen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu dir kommen. Ich setze die Engel im Himmel frei, sich auf den Weg zu machen und das Volk Gottes, das dieses Buch liest, mit diesen Dingen zu versorgen. Ich befehle, dass alles, was die übernatürliche Versorgung Gottes behindern will, zerstört und aus dem Weg geräumt wird.